Deutschlandfunk, Radionacht. Thank you. Pat Metheny, Jaco Pastorius und Bob Moses hier in der Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Heute dreht sich 5 Stunden lang alles um die Musik Ornette Colemans. Ornithology, Oden an Ornette Coleman, 1930 bis 2015. Und das war Pat Metheny aus seinem Debütalbum Bright Size Live mit einem Medley aus 2 Ornette-Kompositionen, Round Trip und Broadway Blues. Am Mikrofon weiterhin Karl Lippegaus. Mit 17 Jahren merkte Ornette, dass das Improvisieren für ihn wesentlich interessanter wurde, wenn er nicht über der Akkordfolge eines Songs improvisierte, sondern seiner Fantasie freien Lauf ließ. Bei ihm konnte das AABA-Schema aus dem Great American Songbook auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel konnte ein Song von A nach Z gehen. Auch äußerlich gab es Veränderungen. Er ließ sich einen Vollbart wachsen und die Haare lang. Rassismus und Kapitalismus in Texas bedrückten ihn. In den Clubs musste er die Musik machen, die der Besitzer hören wollte. Als er das College beendet hatte, bot man ihm Stipendien an, aber er lehnte ab. Im Süden, sagte er, denkst du nicht darüber nach, wer du bist und was du willst. Du denkst nur an eins, Überleben. Ich dachte mir, wenn du schon arm bist und schwarz, dann schaff dir deine eigene Welt. Hier sind der afroamerikanische Jazzpianist Hampton Hawes und der Bassist des Ornette Coleman Quartetts, Charlie Hayden, mit Ornettes Komposition Turnaround. Nicht mit einer Jazz- oder Bluesband, sondern mit der Minstrel-Show Silas Green aus New Orleans gelang Ornette der Absprung aus Fort Worth. Das war 1949. Mit der Wardville-Truppe reiste er nach Oklahoma und nach Georgia. Aber es ist alles noch schlimmer als in Fort Worth. Es ist der miserabelste Job, den er je in seinem Leben bekommen hat. Der 19-Jährige schlägt sich mit Bluesbands durch, ernährt sich vegetarisch und läuft herum wie ein schwarzer Jesus. In Baton Rouge wird er von Schwarzen verprügelt und bewusstlos geschlagen. Jemand entreißt ihm sein Saxophon und wirft es auf die Straße. 6 Monate lang schlägt er sich dann in New Orleans durch. In der Zeit lernt er seinen späteren Schlagzeuger Ed Blackwell kennen. Ed Blackwell erinnert sich: Als ich Ornette zum ersten Mal hörte, spürte ich sofort das Glücksgefühl, das er erzeugte. Das war eines der Hauptmerkmale seiner Musik, was ich sehr mochte. Sie war so frei, obwohl er so viele schreckliche Erfahrungen hinter sich hatte. Sie war frei wegen der Art, wie er spielte. Ich konnte gar nicht verstehen, warum die Leute das nicht heraushörten. Ornettes Lage in Los Angeles war anfangs so verzweifelt, dass er darauf angewiesen war, dass seine Mutter ihm aus Fort Worth Konserven und Brot mit der Post schickte, damit er nicht verhungerte. Interessant ist, dass ihn einige Musiker, die später seine Kompositionen aufnahmen, ab und zu mitspielen ließen, wie zum Beispiel der gerade gehörte Pianist Hampton Hawes. In dieser ersten Zeit in L.A. bot ihm eine Frau an, er könne in ihrer Garage wohnen. Es gab dort keine Heizung, aber wenigstens hatte er ein Dach über dem Kopf. Er geht abends meilenweit zu Fuß zu den Clubs im Ghetto von L.A., wo er bei Sessions einzusteigen versucht. Ein populärer Bandleader unterbricht ihn mitten im Solo und er geht den ganzen Weg allein zurück in strömendem Regen. Sowas passiert ihm ständig. Manche Musiker versprechen ihm, er könne mitmachen und lassen ihn dann den ganzen Abend warten. Langsam verliert sogar er den Mut. Sie sagen ihm, er spiele nicht über den Changes und sein Horn klinge verstimmt. Wieder kehrt er kurzzeitig nach Fort Worth zur Heimatbasis zurück, wo er mit der Stan Kenton Big Band jammt. Und Stan Kenton ist offenbar ganz angetan von ihm, aber in Fort Worth gibt es keinen Club, wo man nur Jazz hören kann. What are you going to play tonight? Everything I can think of that won't make people walk out. Yeah. I don't think they'll walk out though. Was werden Sie heute Abend spielen? Alles, woran ich nur denken kann, alles, was mir einfällt, damit die Leute nicht weglaufen. Aber ich glaube, sie werden nicht weglaufen. war die Gruppe Old and New Dreams aus früheren Mitspielern des berühmten Ornette Coleman Quartetts mit dem Trompeter Don Cherry, dem Saxophonisten Dewey Redman, Charlie Hayden am Bass und Ed Blackwell Drums. Der Trompeter Bobby Bradford, der später bei seinem großartigen Album Science Fiction mitgemacht hat, der hat mal erzählt, Ornette machte damals schon in Los Angeles, bevor er nach New York ging, Sachen, mit denen erstmal keiner was anfangen konnte. Er tastete sich vor, er spielte Sachen, die völlig in Konflikt mit den Changes der jeweiligen Komposition waren. Also war die Antwort vieler Kollegen, er spielt einfach nicht über den Changes. Im Chorus danach tat er es vielleicht doch, aber für sie war es einfach strange stuff. 1953 kehrt er nochmal nach L.A. zurück aus Fort Worth. Er will's nochmal wissen. Mit Ed Blackwell finden sie eine Unterkunft in Watts, dem schwarzen Ghetto im Süden der Stadt. Sie proben viel, aber nur selten gibt's eine Chance, öffentlich aufzutreten. Wenn, dann für mickrige $8 oder $10. In dieser Zeit aber erlebt Ornette live sein größtes Idol Charlie Parker in einer sogenannten Pickup-Band mit dem Trompeter Chet Baker. Ein Jahr später ist Parker tot, mit nur 34 Jahren. Ornette wirft man aus dem Club, weil er keine Drinks bestellt, doch Parker kommt danach zu ihm und unterhält sich mit ihm. Was waren das für Zeiten? Manchmal fährt er 30 Meilen weit nach San Fernando Valley, um bei Jerry Mulligan einzusteigen. Auf dem Weg zurück hält ihn die Polizei an und lässt ihn sein Saxophon zusammenbauen und spielen. Er muss beweisen, dass er Musiker ist. Einmal jammt er mit der Rhythmusgruppe von Dexter Gordon. Als der später in den Club kommt und ihn hört, fordert er Ornette auf, den Song zu Ende zu bringen und sofort die Bühne zu verlassen. Die Gruppe Cordona spielte Musik von Ornette Coleman. Das waren Don Cherry, Cornett, Nana Vasconcelos, Percussion und der Sitarspieler Colin Walcott. Das weiße Plastiksaxophon, das Ornette spielte, wirkte nicht gerade vertrauensfördernd, obwohl auch Charlie Parker schon auf einem solchen Ding Musik gemacht hatte. Die Hörner wurden in Großbritannien hergestellt und Ornette fand, dass seine Töne reiner aus diesem weißen Horn hervordrangen. Bird und Sonny Rollins hatten Phrasen improvisiert, die einen Halbton über der Tonart platziert waren, doch Ornette blieb in dieser Lage und testete so die Geduld seiner Zuhörer, was die Dissonanzen betraf. Das tat er auch, als er 1971 die Streicher für ein Album von Alice Coltrane arrangierte. Oh Allah aus der Platte Universal Consciousness der Witwe John Coltranes. Alice Coltrane an der Orgel, 1971 aus ihrem Album Universal Consciousness. Die Streicherarrangements steuerte Ornette Coleman bei. Ich erinnere mich an einen Abend, wo Clifford Brown und eine Menge anderer Typen versuchten, Donna Lee von Charlie Parker zu spielen. Ich kannte Donna Lee vorwärts und rückwärts. Also fragten sie mich, wo ich herkam, denn ich habe mich eigentlich nie als Musiker zu erkennen gegeben. Ich habe das immer untertrieben. Aus irgendeinem Grund umgab Musiker immer ein etwas peinlicher Nimbus, fand ich. So als müsse man diesen Leuten besondere Aufmerksamkeit schenken und dass sie in einer ganz besonderen Umgebung existierten. I like to hear the music of eternity where it's not being played yet, but it's on its way. That's what Charlie Parker said. Is that right? Yeah. Well, yeah. Charlie Parker was way ahead of me, so he was right. That's good. Ich mag immer noch nicht das Image, das die Leute von Musikern haben. Es ist menschlich herabsetzend, wie Musik und Musiker miteinander in Verbindung gebracht werden. Nie habe ich, wenn ich irgendwo hingegangen bin, mein Horn gerne mitgeschleppt, denn man wird dann immer behandelt, als käme man von einem anderen Planeten. Lieber doch normal sein. Als ich in Kalifornien war, haben viele, glaube ich, nicht gewusst, wie viel ich über Musik wusste, denn ich ließ einfach nicht durchblicken, dass ich in der Tat ziemlich viel Ahnung von Musik hatte. Paul Motion spielt Ornette Colemans Komposition War Orphans, Kriegswaisen. Thank you. Paul Motion Drums aus seinem Debütalbum Tribute, produziert von Manfred Eicher 1975, mit den Gitarristen Sam Brown und Paul Metzke und dem großen Ornette Coleman-Bassisten Charlie Hayden. Ich wurde in Texas geboren und kam in den Knast, weil ich lange Haare hatte. Man nannte mich einen Homosexuellen und ich habe so viel durchgemacht, wissen Sie, und ich versuchte immer nur, was zu finden, an das ich wirklich glauben konnte. Freiheit. Ich ging immer irgendwo hin, wo ich dachte, da würde man mich akzeptieren und fühlte mich immer nur in den Arsch getreten. Ich dachte, es geht doch nur um Musik, die lassen mich schon in Ruhe. Ich war Vegetarier vor der Zeit, all sowas. 1949 hatte ich schulterlange Haare und trug einen Bart und die Bullen sperrten mich ein und schnitten mir die Haare ab. Ich ließ sie wieder wachsen, ging nach Kalifornien. Dort sagten sie mir, ich solle mich ausziehen. Ich war wie ein Eremit. Don Cherry erzählt, ich sei immer mit einem langen Mantel in der größten Hitze herumgelaufen. Aber ich fand mich nicht schräg. Ich sah mich als Individualisten, der keinem im Weg stand. Als ich keinen Ausweg mehr fand und fast am Verhungern war, schnitt ich mir die Haare kurz und heiratete 1954 eine Frau, eine Dichterin, Jane Cortez. Und ich sagte mir, vielleicht kann ich die Sache jetzt so anpacken, wie man es eben so macht in Amerika. Aber besser lief's dann auch nicht. Das war der dritte Teil der Ornette Coleman Story in der Radio Nacht Jazz. Hier ist noch Ginger Baker an den Drums, wieder mit Charlie Hayden am Bass und dem Gitarristen Bill Frisell. Ramblin' von Ornette Coleman, 1994.